Abschnitt 2 aus Armadale, erster Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. Um 10 Uhr des folgenden Morgens sah Mr. Neal, des ärztlichen Besuchs harrend, den er selbst für diese Stunde angesetzt hatte, auf seine Uhr und entdeckte zu seinem Erstaunen, dass er vergebens wartete. Es war fast 11 Uhr, als sich endlich die Tür öffnete und der Arzt ins Zimmer trat. »Ich hatte 10 Uhr für Ihren Besuch angesetzt«, sagte Mr. Neal. »In meinem Lande ist ein Arzt ein pünktlicher Mann.« »In meinem Lande«, erwiderte der Doktor ohne die geringste üble Laune, »ist ein Arzt genau dasselbe, was andere Leute sind, das heißt dem Zufall unterworfen.« »Bitte lassen Sie mir Ihre Verzeihung zuteil werden, Sir, dass ich Sie so lange warten ließ. Ich bin durch einen sehr traurigen Fall aufgehalten worden, durch Mr. Armadale, an dessen Reisewagen Sie gestern auf Ihrem Wege hierher vorbeikamen.« Mr. Neal schaute seinen ärztlichen Ratgeber mit verdrießlicher Überraschung an. In dem Auge des Doktors verriet sich eine geheime Sorge und es lag eine geheime Unruhe in seinem Wesen, die er sich nicht zu erklären vermochte. Einen Augenblick standen die beiden Männer einander schweigend in stark markiertem nationalen Kontraste gegenüber. Das Gesicht des Schotten lang, hager und regelmäßig, das des Deutschen voll und blühend, sanft und gemütlich. Das eine Gesicht sah aus, als ob es nie jung gewesen, das andere, als ob es nie alt werden könne. »Darf ich Sie daran zu erinnern wagen«, sagte Mr. Neal, »dass es sich gegenwärtig um meine Krankheit handelt und nicht um die des Mr. Armadale?« »Oh, gewiss«, sagte der Doktor, in Gedanken noch immer mit dem Krankheitsfall beschäftigt, von dessen Prüfung er soeben gekommen war. »Sie scheinen an einer Lahmheit zu leiden. Lassen Sie mich Ihren Fuß untersuchen.« Mr. Neals Krankheit war, so ernstlich sie ihm selbst erscheinen mochte, vom ärztlichen Gesichtspunkte aus betrachtet von keiner besonderen Bedeutung. Er litt an heftigem Rheumatismus im Fußknöchel. Die notwendigen Fragen wurden getan und beantwortet und die erforderlichen Bäder verschrieben. In 10 Minuten war die Konsultation zu Ende und der Patient wartete in bedeutungsvollem Schweigen darauf, dass der ärztliche Ratgeber sich verabschieden werde. »Ich kann es mir nicht verhehlen«, sagte der Doktor, indem er aufstand und ein wenig zögerte, »dass ich Ihnen aufdringlich erscheinen muss. Doch sehe ich mich gezwungen, Sie um Nachsicht zu ersuchen, wenn ich noch einmal auf Mr. Armadale zurückkomme.« »Darf ich fragen, was Sie dazu zwingt?« »Die Pflicht, die ich als Christ einem Sterbenden schulde«, erwiderte der Doktor. Mr. Neal zuckte leicht zusammen. Wenn man sich auf sein religiöses Pflichtgefühl berief, berührte man den zartesten Teil seines Gemüts. »Sie haben Ihre Ansprüche auf meine Aufmerksamkeit begründet«, sagte er ernst, »meine Zeit gehört Ihnen.« »Ich will Ihre Güte nicht missbrauchen«, erwiderte der Arzt sich widersetzend, »und werde mich so kurz fassen, als ich es vermag.« Mr. Armandales Angelegenheit verhält sich in Kürze folgendermaßen. Er hat den größeren Teil seines Lebens, eines wilden und lasterhaften Lebens, wie er selbst bekennt, in Westindien zugebracht. Bald nach seiner Vermählung vor etwa 3 Jahren begannen die ersten Symptome eines paralytischen Leidens sich bei ihm zu zeigen und seine ärztlichen Ratgeber verordneten ihm das Klima Europas. Seitdem er Westindien verlassen, hat er hauptsächlich in Italien gelebt, ohne dass sich jedoch seine Gesundheit verbesserte. Von Italien ging er, ehe er den letzten Schlaganfall erlitt, nach der Schweiz und von der Schweiz hat man ihn hierher gesandt. So viel ist mir aus dem Berichte seines Arztes bekannt. Das Übrige kann ich Ihnen nach meiner persönlichen Beobachtung mitteilen. Mr. Armadale ist zu spät nach Wildbad gesandt worden. Er ist dem Wesen nach bereits tot. Die Lähmung zieht mit großer Schnelligkeit nach oben und der untere Teil des Rückgrats ist schon abgestorben. Er vermag seine Hände noch ein wenig zu bewegen, aber er kann mit den Fingern nichts mehr festhalten. Er kann zwar noch artikuliert sprechen, dürfte aber vielleicht schon morgen oder übermorgen sprachlos erwachen. Falls ich ihm noch eine Woche zu leben gebe, so ist dies das Äußerste, was ihm offen gesagt zugemessen ist. Auf seinen eigenen Wunsch habe ich ihm so schonend und zartfühlend wie möglich das, was ich Ihnen hier sage, mitgeteilt. Das Resultat dieser Mitteilung war ein sehr betrübendes. Ich verzweifle daran, Ihnen eine Schilderung von der Heftigkeit seiner Gemütsbewegung zu geben. Ich nahm mir die Freiheit, ihn zu fragen, ob seine Angelegenheiten in Unordnung seien. Durchaus nicht. Sein Testament befindet sich in den Händen seines Testamentvollstreckers in London und er lässt Weib und Kind wohlversorgt zurück. Mit meiner nächsten Frage traf ich es besser. Haben Sie etwas auf dem Herzen, das Sie zu tun wünschen, ehe Sie sterben? Er atmete einmal hoch auf, als ob er sich erleichtert fühle und drückte dadurch deutlicher wie mit Worten aus, ja. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja. Ich habe etwas zu schreiben, das ich schreiben muss. Können Sie bewirken, dass ich eine Feder halten kann? Er hätte mich ebenso gut fragen können, ob ich Wunder zu tun imstande sei. Ich konnte nur mit Nein antworten. Können Sie, falls ich Ihnen die Worte diktiere, dieselben niederschreiben? Ich konnte abermals nur mit Nein antworten. Ich verstehe wohl ein wenig Englisch, kann es aber weder sprechen noch schreiben. Mr. Armadale versteht Französisch, wenn man es, wie ich dies tue, langsam zu ihm spricht, doch kann er sich nicht in dieser Sprache ausdrücken, und von der deutschen Sprache versteht er gar nichts. In dieser schwierigen Lage sagte ich, was jeder an meiner Stelle gesagt haben würde. »Warum fragen Sie mich? Mrs. Armadale ist im nächsten Zimmer und steht Ihnen gewiss zu Diensten.« Ehe ich aufstehen konnte, um sie zu holen, hielt er mich zurück, nicht etwa durch Worte, sondern durch einen solchen Blick des Entsetzens, dass ich mich gewaltsam an meinen Platz festgebannt fühlte. »Ihre Gattin«, sagte ich, »ist doch sicherlich die passende Person, um das für Sie zu tun, was Sie getan zu sehen wünschen.« »Die letzte Person unter der Sonne«, entgegnete er. »Wie«, sagte ich, »Sie verlangen von mir, einem Fremden, der nicht einmal ein Landsmann von Ihnen ist, sich Worte von Ihnen diktieren zu lassen, die Sie vor Ihrer Gattin geheim halten? Malen Sie sich mein Erstaunen, als er mir ohne einen Augenblick zu zögern erwiderte, »Ja«, ich saß stumm vor Erstaunen da. »Falls Sie nicht Englisch zu schreiben imstande sind«, sagte er, »so suchen Sie jemand, der es kann.« Ich versuchte, ihm Vorstellungen zu machen. Er brach in ein fürchterliches Jammergestöhn aus, ein stummes Flehen gleich dem eines Hundes. »Still, still«, sagte ich, »ich will jemand suchen.« »Heute noch«, erwiderte er, »ehe ich sprachlos bin, wie meine Hand kraftlos ist. Heute, innerhalb einer Stunde.« Er schloss die Augen und beruhigte sich augenblicklich. »Lassen Sie mich, während ich Ihre Rückkehr abwarte, meinen kleinen Knaben sehen«, sagte er. Er hatte keine Zärtlichkeit verraten, als er von seiner Gattin gesprochen, doch als er sein Kind forderte, sah ich, dass seine Augen sich mit Tränen füllten. »Mein Beruf hat mich nicht so hartherzig gemacht, wie Sie wohl glauben mögen, Sir, und als ich hinausging, um das Kind zu holen, war mir das Herz so schwer in der Brust, als ob ich gar kein Arzt gewesen wäre. Ich fürchte, Sie finden dies etwas schwach von mir.« Der Doktor sah Mr. Neal fragend an. Er hätte ebenso gut einen Felsen im Schwarzwald ansehen mögen. Mr. Neal war nicht der Mann, sich durch irgendeinen Arzt der Christenheit aus den Regionen der einfachen Tatsachen ziehen zu lassen. »Fahren Sie fort«, sagte er, »ich nehme an, dass Sie noch nicht alles gesagt, was Sie mir mitzuteilen haben.« »Sie verstehen doch jetzt den Zweck, der mich hierher geführt hat«, entgegnete der andere. »Ihr Zweck ist mir klar genug. Sie fordern mich auf, mich blindlings mit einer Sache zu befassen, die bis jetzt im höchsten Grade verdächtig ist. Ich schlage es aus, Ihnen irgendeine Antwort zu geben, bis ich mehr weiß, als mir bis jetzt bekannt ist. Erschien es Ihnen notwendig, die Gattin dieses Mannes von dem zu unterrichten, was sich zwischen Ihnen zugetragen und Sie um eine Erklärung zu ersuchen? Natürlich erschien mir dies als notwendig, sagte der Arzt, entrüstet über den in dieser Frage liegenden Zweifel an seiner Humanität. Wenn ich je ein Weib sah, das ihren Gatten liebt und um ihn trauerte, so ist es diese unglückliche Mrs. Armadale. Sobald wir miteinander allein waren, setzte ich mich zu ihr und nahm ihre Hand in die meinige. Warum nicht? Ich bin ein hässlicher alter Mann und darf mir wohl solche Freiheiten erlauben. Entschuldigen Sie, sagte der undurchdringliche Schotte, wenn ich Sie daran zu erinnern wage, dass Sie mir den Faden Ihrer Erzählung zu verlieren scheinen. Nichts wahrscheinlicher, erwiderte der Doktor in vollkommen guter Laune. Es ist eine Gewohnheit meiner Nation, stets den Faden zu verlieren und eine Gewohnheit der Ihrigen, Sir, denselben beständig zu finden. Welch ein herrliches Beispiel der weisen Anordnungen des Weltalls und der ewigen Übereinstimmung der Dinge. »Sie werden mich verbinden«, sagte Mr. Neal mit ungeduldigem Stirnrunzeln, »wenn Sie sich ein für allemal auf die Tatsachen beschränken. Darf ich um meiner selbst willen fragen, ob Mrs. Armadale Ihnen zu sagen imstande war, was Ihr Gatte mich schreiben zu lassen wünscht und warum er sich weigert, Sie dasselbe für ihn schreiben zu lassen?« »Da ist der Faden meiner Erzählung und besten Dank, dass Sie denselben für mich gefunden«, sagte der Doktor. »Sie sollen das, was Mrs. Armadale mir zu erzählen hatte, in Mrs. Armadales eigenen Worten erfahren.« »Die Ursache, die mich jetzt aus seinem Vertrauen ausschließt«, sagte sie, »ist, wie ich fest überzeugt bin, dieselbe, die mich stets aus seinem Herzen ausgeschlossen. Ich bin das Weib, das er geheiratet, doch nicht das Weib, das er geliebt hat. Ich wusste, als er mich heiratete, dass ein anderer Mann das Weib zum Altar geführt, welches er geliebt hatte. Ich glaubte, imstande zu sein, ihn sie vergessen zu machen. Ich hoffte dies, als ich ihn heiratete, und ich hoffte es wieder, als ich ihm einen Sohn gebar. Ich brauche Ihnen das Ende meiner Hoffnungen nicht zu sagen. Sie haben es selbst gesehen.« »Geduld, Sir, wenn ich bitten darf, ich habe den Faden nicht wieder verloren, sondern folge demselben Zoll für Zoll.« »Ist dies alles, was Sie wissen?« fragte ich. »Alles«, sagte sie, »was ich bis vor kurzer Zeit wusste. In der Schweiz jedoch, als seine Krankheit fast ihren Gipfel erreicht hatte, sollte ich etwas mehr erfahren. Der Zufall brachte ihm Nachrichten von dem Weibe, das der Schatten und das Gift meines Lebens gewesen, die Nachricht, dass sie gleich mir, ihrem Gatten, einen Sohn geboren. So wie er diese Entdeckung gemacht, eine so unbedeutende Sache, wie es nur je eine gab, erfasste ihn eine tödliche Furcht, nicht für sich selbst, nicht für mich, sondern für sein eigenes Kind. An demselben Tage ließ er, ohne mir ein Wort zu sagen, den Arzt holen. Ich war so kleinlich oder gottlos, wie Sie es nennen wollen, an der Tür zu lauschen. Ich hörte ihn sagen, »Ich habe meinem Sohne etwas mitzuteilen, wenn derselbe alt genug ist, um mich zu verstehen. Werde ich lange genug leben, um es ihm sagen zu können?« Der Arzt wollte ihm hierüber nichts Gewisses mitteilen. In derselben Nacht schloss er sich abermals, ohne mir ein Wort zu sagen, in sein Zimmer ein. Was würde ein anderes Weib getan haben, das man behandelt, wie man mich behandelte? Sie würde getan haben, was ich tat, sie würde abermals gelauscht haben. Ich hörte ihn zu sich selber sprechen. »Ich werde nicht lange genug leben, um es ihm zu sagen. Ich muss es niederschreiben, ehe ich sterbe.« Ich hörte seine Feder auf dem Papiere kratzen, ich hörte ihn schwer stöhnen und schluchzen, während er schrieb. Ich flehte ihn, um Gottes Willen an mich einzulassen. Die grausame Feder war die einzige Antwort, die mir wurde. Ich wartete vor der Tür, stundenlang, ich weiß nicht wie lange. Plötzlich hörte die Feder zu kratzen auf und ich vernahm nichts mehr. Ich flüsterte leise durch das Schlüsselloch. Ich sagte, es friere mich und ich sei müde vom langen Warten. Ich sagte, liebes Herz, lass mich ein. Doch selbst die grausame Feder antwortete mir jetzt nicht mehr. Es herrschte Totenstille. Ich schlug mit der ganzen Kraft meiner schwachen Hände an die Tür. Die Diener kamen und erbrachen dieselbe. Wir kamen zu spät. Das Unglück war geschehen. Bei jenem unglückseligen Briefe hatte der Schlag ihn getroffen. Bei jenem unglücklichen Briefe fanden wir ihn gelähmt, wie Sie ihn jetzt sehen. Die Worte, die er Ihnen jetzt zu diktieren wünscht, sind jene Worte, die er selbst würde geschrieben haben, falls der Schlag ihn bis zum Morgen verschont hätte. In jenem Augenblick ist eine Stelle in dem Briefe leer geblieben und diese leere Stelle bittet er Sie, für ihn auszufüllen. Dies waren Mrs. Armadales eigene Worte und in diesen Worten haben Sie die ganze Erklärung und Auskunft, die ich Ihnen zu geben vermag. Sagen Sie mir, Sir, wenn Sie die Güte haben wollen, ob ich diesmal den Faden meiner Erzählung gefolgt bin, habe ich Ihnen die Notwendigkeit gezeigt, die mich von dem Sterbelager Ihres Landsmannes zu Ihnen führte? Bis hierher, sagte Mr. Neal, zeigen Sie mir bloß, dass Sie sich der Aufregung hingeben. Es ist dies eine zu ernste Sache, als dass man dieselbe behandeln dürfte, wie Sie sie in diesem Augenblick behandeln. Sie haben mich in die Sache hineingezogen und ich bestehe darauf, meinen Weg klar vor mir zu sehen. Erheben Sie nicht die Hände, Ihre Hände gehören nicht zur Sache. Falls ich mich an der Beendigung dieses geheimnisvollen Briefes beteiligen soll, so ist es nicht mehr als eine gerechtfertigte Vorsicht, wenn ich frage, worum es sich in dem Brief handelt. Mrs. Armadale scheint Sie vermutlich in Erwiderung der höflichen Aufmerksamkeit, mit der Sie Ihre Hand in die Ihre nahmen, mit einer Menge häuslicher Einzelheiten bekannt gemacht zu haben, darf ich fragen, was Sie Ihnen über den Brief Ihres Gatten, soweit dieser denselben geschrieben, mitzuteilen wusste? Mrs. Armadale konnte mir darüber nichts mitteilen, erwiderte der Arzt mit einer plötzlichen Förmlichkeit, welche verriet, dass ihm die Geduld zu reißen anfange. Ehe sie sich hinlänglich zu fassen vermochte, um an den Brief zu denken, hatte ihr Gatte denselben gefordert und in sein Schreibpult einschließen lassen. Sie weiß, dass er seitdem einmal über das andere denselben zu beenden versucht hat, dass ihm aber jedes Mal seine Finger den Dienst versagten. Sie weiß, dass seine ärztlichen Ratgeber als jede andere Hoffnung auf Heilung entschwunden ihm auf die Wirkung des vortrefflichen Brunnens von Wildbad zu hoffen empfahlen. Und schließlich weiß sie, welches Ende diese Hoffnung genommen hat, denn sie weiß, was ich heute Morgen ihrem Gatten angekündigt habe. Das düstere Stirnrunzeln, das sich allmählich auf Mr. Neals Gesicht gelagert, war immer finsterer geworden. Er sah den Doktor an, als hätte dieser ihm eine persönliche Beleidigung angetan. »Je mehr ich mir das, was Sie von mir fordern, überlege, je weniger gefällt mir dasselbe«, sagte er. »Können Sie mit Bestimmtheit erklären, dass Mr. Armadale völlig bei Verstand ist?« »Ja, so bestimmt, wie ich dies mit Worten zu tun vermag. Billigt seine Gattin es, dass Sie mich um meinen Beistand ersuchen?« »Seine Gattin sendet mich zu Ihnen, dem einzigen Engländer in Wildbad, damit Sie für Ihren sterbenden Landsmann die Worte niederschreiben, die er selbst nicht zu schreiben imstande ist und die außer Ihnen niemand in diesem Orte zu schreiben fähig ist.« Diese Antwort trieb Mr. Neal auf den letzten Zoll Terrain zurück, den er noch behaupten konnte. Doch selbst auf diesem Zoll bot der Schotte noch immer Widerstand. »Warten Sie einen Augenblick«, sagte er. »Sie drücken sich stark aus. Lassen Sie uns untersuchen, ob Sie sich auch richtig ausdrücken. Lassen Sie uns ganz sicher sein, dass außer mir niemand zur Hand ist, der die Verantwortlichkeit statt meiner zu übernehmen geeignet wäre. Es befindet sich erstens ein Bürgermeister in Wildbad, ein Mann, der eine offizielle Stellung einnimmt, die eine solche Einmischung rechtfertigen würde.« »Ein Mann, wie man ihn unter Tausenden kaum findet«, sagte der Doktor, »der nur einen Fehler besitzt, Er kennt keine Sprache außer seiner Muttersprache. Es befindet sich eine englische Legation in Stuttgart, sagte Mr. Neal. Und es liegen viele Meilen dichten Waldes zwischen hier und Stuttgart, entgegnete der Doktor. Falls wir diesen Augenblick einen Boten nach Stuttgart abschicken, so könnten wir vor morgen keine Hilfe von der Legation erhalten und es ist, der Art und Weise nach, in der der Sterbende gegenwärtig artikuliert, höchstwahrscheinlich, dass er morgen sprachlos ist. Ich weiß nicht, ob seine letzten Wünsche für sein Kind und andere harmlos oder schädlich sind, aber ich weiß sehr wohl, dass dieselben entweder sofort oder nie werden erfüllt werden und dass Sie der einzige Mensch sind, der ihm helfen kann. Diese offene Erklärung machte der Erörterung ein Ende. Dieselbe stellte Mr. Neal zwischen die beiden Alternativen, entweder Ja zu sagen und eine Unvorsichtigkeit zu begehen oder Nein und sich einer Unmenschlichkeit schuldig zu machen. Es erfolgte ein Schweigen von einigen Minuten. Der Schotte überlegte ruhig und der Deutsche beobachtete ihn ebenso ruhig. Die Verantwortlichkeit der Entscheidung ruhte jetzt auf Mr. Neal und nach einer Weile übernahm er dieselbe. Er erhob sich von seinem Sessel, in dem ein verdrießlicher Ausdruck des Beleidigtseins zwischen seinen struppigen Augenbrauen lag und sich scharf in den Linien um seinen Mund abzeichnete. »Meine Stellung wird mir aufgedrungen«, sagte er. »Es bleibt mir keine Wahl, als dieselbe anzunehmen.« Die empfängliche Natur des Doktors empörte sich gegen die unbarmherzige Kürze und Unfreundlichkeit dieser Erwiderung. »Wollte Gott«, rief er mit Wärme aus, »ich verstünde Englisch genug, um Ihre Stelle an Mr. Armadales Bett einnehmen zu können.« »Ausgenommen, dass Sie den Namen des Allmächtigen unnützlich führen«, entgegnete der Schotte, »teile ich ganz Ihre Ansicht. Ich wollte, es wäre, wie Sie wünschen.« Dann verließen sie, ohne ein Wort weiter zu verlieren, das Zimmer. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. September 2023.